Wenn sie nicht auf dich hören, so wisse, dass sie nur ihren Neigungen folgen. Und wer ist weiter abgeirrt als jemand, der seiner Neigung folgt, ohne Rechtleitung von Allah? Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht.